In my iPhone 10, High 14, life is Shane. Unser Message wirst du leicht verstehen. My Sound, yeah, dein Sound, gay. Tipp die Lyrics in my iPhone 10, High 14, life is Shane. Summer Life erreng mal leicht auf 10. Unser Sound bringt die Bühne gleich zum Babe. Scheinwerfer an, ich fahr nachts durch den Nebel. Fenster verdunkelt, ich ziel auf dein Label. Scheiß auf das Game, denn ich spiel nicht nach Regeln. Ich bin auf der Jagd, um MCs zu erlegen. Wo ich auch hinblick, nur miese Kollegen. Bau keine Brücken, ich ziehe die Gräben. Wieder ein Drop, ich kann wieder nur haten. Hip-Hop ist tot, muss ihn wieder beleben. Ich hab ihn reanimiert, bevor er krepiert. Hast du kapiert? Ah, ihr habt euch alle blamiert. Seid jetzt frustriert, sowas passiert. Ah, wo sind die Rapper? Ich zück die Barretta und dann macht es rettetetet. Ah, spray mit der Uzi, bis alles kaputt ist und zahle den Schaden per Scheck. Ah, sick, was ich spucke, ich fick deine Mucke nur mit einem einzigen Track. Ah, nehme die Szene ganz ohne Probleme, weil außer mir keiner mehr rappt. Back! Tipp die Lyrics in mein iPhone 10, High 14, life is Shane. Unser Message wirst du leicht verstehen. My Sound, yeah, dein Sound, gay. Tipp die Lyrics in mein iPhone 10, High 14, life is Shane. Summer Life erreng mal leicht auf 10. Unser Sound bringt die Bühne gleich zum Babe. Wir sind die freshen Jungs, die zukünftig den Ton angeben. Knarre in der Hosentasche, weil wir so wie Conan leben. Dein Vibe rastet völlig aus, wenn wir sie mit ins Hotel nehmen. Ein paar Nasen Coca legen und es sie am Sofa geben. Easy, denn bei uns steht außen stets im Vordergrund. Und deshalb geht sie bei mir ein auf jeder Forderung. Du Opfer hast nix außer Schulden bei der Bank und willst mich fronten, doch du hast null Relevanz. Guck, wie wir dich und dein Label töten. Wir sind zu den Szenegrößen. Was du machst, kann nicht funktionieren wie Ukulele flöten. Wir kommen live in deine Stadt, reißen komplett ab, weil du nicht in den Kontext warst, hängst du bei einem Contest. Erzähl mir nicht, du hast Musikahnung, wir haben VIP-Status und verlassen den Club stets mit Profil-Chabo. Du hast deine Nase, Speed, bravo. Doch ich bin der, der stets auf massenhaft guckt. Tipp die Lyrics in mein iPhone 10, High 14, life is Shane. Unser Message wirst du leicht verstehen. My Sound, yeah, dein Sound, gay. Tipp die Lyrics in mein iPhone 10, High 14, life is Shane. Summer Life erreng mal leicht auf 10. Unser Sound bringt die Bühne gleich zum Babe.